Hot Hustler Arlo Nobbs. Yo, turn up. Peter Lustig, du Löwenzahn-Fanatiker. Du hast einen Wohnwagen, ich hab ein Ferrari-Car. Ich bin ein Weltstar, du bist nur ein Z-Promi. Der Unterschied bei uns ist, ich habe Cash, Johnny. Peter Lustig, du Löwenzahn-Fanatiker. Du hast einen Wohnwagen, ich hab ein Ferrari-Car. Ich bin ein Weltstar, du bist nur ein Z-Promi. Der Unterschied bei uns ist, ich habe Cash, Johnny. Ich hab dich schon einmal gesehen, da als Kleinkind. Seit diesem Tag war mir klar, dass du mein Feind bist. Was für Peter Lustig, für mich warst du Kräuterklaus. Du warst der Dude, der bei Nachbarn abends Kräuter klaut. 2007 Bundesverdienstkreuz am Bande. Ich spreche für die Kinder, für uns warst du eine Schande. Du warst kein Hustler, du warst einfach nur ein Straßenpenner. Zog nach Berlin, geh zurück in deinen Gartenpenner. Oh, vergadet kannst du nicht, du bist ja tot. Löwenzahn am Smoken, denn für Gras warst du zu broke. Hast jedes Kind verarscht, aber nicht mit uns Slime. Das tut kein Rap sein, das tut Kunst sein. Du alter Opa warst den ganzen Tag am Kraut fressen. Ich tue 3 Millionen Euro für ein Haus blechen. Andi wollte nicht die Alpen, sondern dich treffen. Und vielleicht wird der nächste Flieger deine Bitch treffen. Peter Lustig, du Löwenzahn-Fanatiker. Du hast einen Wohnwagen, ich hab ein Ferrari-Car. Ich bin ein Weltstar, du bist nur ein Z-Promi. Der Unterschied bei uns ist, ich habe Cash, Johnny. Peter Lustig, du Löwenzahn-Fanatiker. Du hast einen Wohnwagen, ich hab ein Ferrari-Car. Ich bin ein Weltstar, du bist nur ein Z-Promi. Der Unterschied bei uns ist, ich habe Cash, Johnny. Peter Lustig, der Penner mit der Latzhose. Warum bist du intolerant gegen Laktose? Wärst du nicht verstorben, dann müsste ich dich ermorden. Denn die Schuhe, die du trägst, sind weder Gucci und nicht Jordan. Du Mietnomade, wohnst in einem Schrebergarten. Ich geh in die Schule und lass meine Lehrer blasen. Du hast eine Glatze, Chemotherapie. Und deine Nickelbrille ist nicht von Versace. Du hast rumgebastelt, denn du bist ein Nerd. Ich fick die Nutte, bis ich squirt. Und du Lappen bist empört. Du bekamst den Umweltpreis. Warst du ein Veganer? Kein Plan, doch zumindest warst du ein Versager. Du trinkst die Milch aus dem Stängel eines Löwenzahn. Peter Lustig, ich beende deinen Größenwahn. Du hast Psychosen, weil du Kräuter aus dem Garten raust. Ich bin high wie ein 20 Meter Gartenhaus. Peter Lustig, du Löwenzahn-Fanatiker. Du hast einen Wohnwagen, ich hab ein Ferrari-Car. Ich bin ein Weltstar, du bist nur ein Z-Promi. Der Unterschied bei uns ist, ich habe Cash, Johnny. Peter Lustig, du Löwenzahn-Fanatiker. Du hast einen Wohnwagen, ich hab ein Ferrari-Car. Ich bin ein Weltstar, du bist nur ein Z-Promi. Der Unterschied bei uns ist, ich habe Cash, Johnny.